Mir macht es einen fabelhaften Eindruck. Ja, mir auch. Und die beiden wirken sehr nett. Mhm. Aber Sie sehen ja selbst, man kann die beiden nicht als reich bezeichnen. Das heißt, Sie brauchen Geld. Ja, aber natürlich brauchen Sie Geld. Vor allem müssen die Zahlungen regelmäßig erfolgen. Das stimmt natürlich. Ich meine, das Geld ist kein Problem. Nein, wir werden bald was tun und dann bezahlen wir jeden Monat. Dann wäre da noch die kleine Frage meines Honorars. Von wegen Geld ist kein Problem. Wir haben ja so viel davon, nicht? Was meint ihr, wie viel er verlangt? Zu viel jedenfalls. Nur um eine Nabelschnur durchzuschneiden. Hör auf, dich vollzustopfen. Es macht mich verrückt, wenn du so viel isst. Sag mal wieder, wie es um die staatliche Gesundheitsversorgung bestellt ist. Ich möchte nicht politisieren. Ich will wissen, woher wir das Geld kriegen. Mhm. Das heißt, wer leiht uns was, ohne dumme Fragen zu stellen? Also, wie ich es sehe, Kinder, gibt's da nur eine einzige Möglichkeit. Bouton, Hortense, meine Nichte hat für mich den Nordflügel gebucht. Ja, Madame. Oh, Mademoiselle. Vorübergehend. Unvorsichtigkeit, reine Unvorsichtigkeit. Andererseits, je jünger man schwanger wird, desto besser. Ich sollte das wissen. Ich habe zu lange gewartet. Es hat mir an Gelegenheiten dafür nicht gemangelt. Da war zum Beispiel dieser Graf oder Baron, einer von vielen. Ich glaube, er war Rumäne, im Exil natürlich. Er faselte immer davon, dass er 8 Kinder haben wollte. Doch, na, den bin ich schnell wieder losgeworden. Auf 2 hätte ich mich vielleicht eingelassen, wisst ihr. 1 von jeder Sorte. In gebührendem Abstand. Aber was hätte ich anfangen sollen mit den lieben Kleinen in Saint-Tropez oder Monte? Ich meine, es gibt doch eines, was man nicht vergessen darf bei Babys, wie fürchterlich die schreien können. Und Babygeschrei ist nun mit Sicherheit nicht mein Lieblingsgeräusch. Ja, und dann müssen sie laufen lernen und sprechen und Radfahren. Nein? Das war nichts für mich. Aber bei euch finde ich es entzückend. So, und nun soll ich wohl raten, welche von euch es ist, ja? Nein, das sollst du nicht. Wir können Ihnen das nicht sagen. Wir haben einen Pakt geschlossen. Oh. Aber bedient euch doch. Ja, aber jetzt habt ihr mich wirklich neugierig gemacht. Aber ihr habt vollkommen recht, es geht mich nichts an. Nur, warum habt ihr es mir dann erzählt? Weil wir Geld brauchen für den Doktor. Und dann müssten wir auch den Pflegeeltern monatlich was schicken. Wir dachten, sie könnten das für uns tun. Wir hatten gehofft, Bank. Sie würden es tun. Ich fürchte, der Arzt wird nicht billig sein. Seht ihr, ich bin nicht unvermögend, nur mir zerrinnt mein Geld unter den Fingern. Nicht, dass ich extravagant lebe, glaubt das nur nicht, aber überlegen wir mal. Welchen von meinen diversen verflossenen Ex-Männern könnten wir, wie sagt ihr heute, die Daumenschrauben ansetzen? Ah, na, was habe ich euch gesagt? Kommen Sie rein. Kommen Sie rein, Miss Lace. Nehmen Sie Platz. Also, es ist alles arrangiert, so wie die Schule abgeschlossen ist. Bleiben Sie bis zur Niederkunft bei den Leuten in Chateau d'Oeux. Ich kenne Sie gut, Sie sind vertrauenswürdig. Wenn ich noch eine persönliche Bemerkung hinzufügen darf. Von Ihnen dreien sind Sie diejenige, von der ich es am wenigsten vermutet hätte. welche von Ihnen es nun war, habe ich nie gewusst. Sie bestanden immer darauf, dass das Kind Ihnen allen dreien gehören würde. Wissen Sie, Ihre Freundschaft war etwas ganz Besonderes. Und Sie haben Ihr Geheimnis bewahrt. Sie haben Ihren Pakt gegen mich geschlossen und sich daran gehalten. Nein, in dem Punkt irren Sie. Ihr Kind ist umgekommen. Dadurch wurde alles zerstört. Auch Ihre Freundschaft. Ich wurde in Château d'Œx geboren, am 17. November 1960. Geburtshelfer war ein Dr. Geneste aus Chamonix. Meine Mutter ist Schülerin an der Schule L'Hirondelle gewesen. Und meine Pflegeeltern waren Felix und Angelina Dassin. Und von ihnen haben sie regelmäßig Geld bekommen, durch ihre Bank, bis sie umgekommen sind. Aber das Kind ist doch mit ihnen umgekommen. Nein, ich verstehe das nicht. Nein, sie verstehen gar nichts, sie lächerliches altes Weib. Sie haben kein Recht, in diesem Ton mit mir zu reden. Falls jemand das Recht dazu hat, dann ich. Weil sie den dreien geholfen haben. Mit ihrer Hilfe haben sie sich gegen mich verschworen. Nicht gleich. Oh, Sie wollten mich holen kommen, sobald eine von Ihnen auf eigenen Füßen stehen würde. Irgendwann, hieß es, kommt Lillys leibliche Mutter und nimmt sie mit. Wer weiß, vielleicht morgen schon. Oder übermorgen vielleicht. Und ich warte. Und ich hoffe. Und dann gibt es keine Hoffnung mehr. Weil Sie mich vergessen haben. Oh, na. So ist es nicht gewesen. Nein, Mademoiselle, hören Sie auf mich. Ich weiß jetzt, was ich wissen wollte. Dankeschön. Wer nun meine Mutter ist, bekomme ich auf meine Weise heraus. Aber das Kind wurde getötet. Es ist tot. Sie werden sich wünschen, ich wär's. Sie haben gegen mich diesen Pakt geschlossen und mich zur Hölle geschickt. Ich will Ihnen zeigen, was ich dort gelernt habe. Sie dürfen Ihnen nichts antun, Mademoiselle. Ich sage Ihnen, das Kind ist umgekommen. Es ist tot. Hören Sie mich? Herzukommen zu mir. So mit mir zu reden. Dies Ton. Sie muss verrückt sein, mich auch noch zu bedrohen. Madame de Chazal, ehemals Maxime Pascal. Ihr Mann, der Graf, hat das Gut der Alten geerbt. In Epernay. Der junge Mann ist ihr Sohn. Wie alt ist er? 17, glaube ich. 17. Judith Hale war nie verheiratet. Der Mann an ihrer Seite ist Thomas Schwarz. Die beiden leben zusammen? Das stelle ich fest. Aber er ist Mitherausgeber vom Lace-Magazin. Ah ja, Lace, das Magazin. Sehr erfolgreich in Amerika, nicht wahr? Es gibt Gerüchte, wonach es in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Ich prüfe auch das. Tun Sie das. Und die da ist Pagan. Ja, so wurde sie auf der Schule genannt. Heute ist sie Lady Swamp. Jetzt könnte ich einen Drink brauchen. Du hast deine Tagesration bereits überschritten. Heute ist kein gewöhnlicher Tag. Ihr Mann wurde für seine Verdienste auf dem Gebiet der Krebsforschung geadelt. Sie scheinen sich über das Wiedersehen nicht sehr zu freuen. Sie standen sich früher wohl sehr nahe, aber schon seit vielen Jahren nicht mehr. Sie nimmt es sehr schwer. Sie hat ihre Tante immer sehr verehrt. Das haben wir alle. Sie ist zu uns sehr gut gewesen. Ich habe sie leider nie kennengelernt. Schade. Es hätte sich wirklich gelohnt, sie kennenzulernen. Ich hoffe, wir sehen uns bald unter angenehmeren Umständen. Meine Peggy. Liebe Peggy. Reicht das für heute? Noch nicht. Sagst du Judy nicht auf Wiedersehen? Gibt es noch irgendwas, was ich tun kann? Nein, danke. Ich werde allein mit allem fertig. Die Zeit ist gekommen, um sie für alles büßen zu lassen. Michelle! Willkommen an Bord. Darf ich Sie einigen meiner Gäste vorstellen? Oh, ich komme eigentlich wegen Lilly. Ich warte auf das Interview bereits seit 3 Tagen. Oh, ich muss mich entschuldigen. Es ist ein bisschen meine Schuld. Wenn es um Dinge geht, die ich haben möchte, bin ich sehr egoistisch. Und ist sie ein Ding, Mr. Tsiarkos? Miss Hale, ist das, was Sie vorhaben, sehr wichtig für Sie? Ich weiß nicht. Sagen wir, es könnte viel davon abhängen. Ich verstehe nicht, was Sie damit meinen. Dieses Projekt ist für mich das, was Ihnen Ihre 200 Schiffe, Ihre Prunkvillen, Ihr Privatjet, danke, was all das für Sie bedeutet. Vielleicht sogar noch mehr. Wenn das so ist, muss ich Sie zu ihr bringen. Bitte hier lang. Lilly? Lilly, Miss Hale ist hier. Ist gut. Ja, sie kann reinkommen. Ich habe das Gefühl, dass eine Vorstellung sich erübrigt. Möchten Sie einen Eiskaffee? Danke, nein. Wissen Sie, als Ihr Mr. Swimmer mich in New York anrief und mir sagte, Sie wären der Idee nicht abgeneigt... Mr. Swimmer ist ein Schwein. Ich kenne den Mann nicht persönlich, ich habe ihn nur am Telefon gesprochen. Sind Sie gekommen, um über Swimmer zu reden oder über mich? Über Sie selbstverständlich. Dann tun Sie es auch. Ich tue es sehr gern. Nein, vielen Dank. Ich hätte gern die Exklusivrechte an Ihrer Lebensgeschichte. Sie würde in 3, möglicherweise in 4 aufeinanderfolgenden Ausgaben von Les erscheinen. Was steckt für mich drin? Publicity, Geld. Plus einer gewissen Genugtuung, meine ich. Erzählen Sie mir mehr von dieser Genugtuung. Nun, es ist viel über Sie gesagt und geschrieben worden. Ich bin sicher, vieles davon war gelogen. Das ist eine Chance, gewisse Dinge klarzustellen. Oh, ich verstehe. Sie tun das alles, um mir behilflich zu sein. Das habe ich nicht gesagt. Nein, das haben Sie nicht. Fällt es Ihnen so schwer, ein bisschen direkter zu werden? Vielleicht deshalb, weil Sie auch schon gelogen haben in Ihrem Leben? Wir haben, wenn ich nicht irre, von Ihnen gesprochen. Sie wollen nun endlich die ganze Wahrheit berichten über Lily. Ja. Welche Garantien habe ich, dass Sie es auch tun? Das bestimmen Sie. Der Vertrag könnte Ihnen einräumen, dass nichts in dem Magazin erscheint ohne Ihre Genehmigung. Sie drucken, was ich erzähle, Wort für Wort. Genauso. Wir werden vermutlich Anstoß erregen. Zum Beispiel bei einem Ihrer Macho-Filmstars. Gut. Ebenso bei einem berühmten Opernsänger und vermutlich auch bei einem bekannten amerikanischen Senator. Umso besser. Ein paar saftige Skandale und mit ein bisschen Glück bleibt Ihr Magazin sogar auf dem Markt, ja? Na? Es wäre sicher hilfreich. Keine halben Wahrheiten. Miss Hale, Sie brauchen mich. Ich weiß doch, Sie gieren nach meiner Geschichte. Ist das so schwer zuzugeben? Ja. Das Magazin war immer ein besonders wichtiger Teil meines Lebens, möglicherweise sogar der wichtigste. Die Konkurrenz in diesem Geschäft ist groß, wir schaffen es kaum, uns über Wasser zu halten. Aber ich weiß mit Sicherheit, ein Exklusivinterview mit Ihnen könnte da Entscheidendes ändern. Wann möchten Sie anfangen? Wenn es geht, so bald wie möglich. Warum dann nicht gleich? Ich hatte gehofft, das würden Sie sagen. Wo soll ich anfangen? Bei meiner Geburt und meinem sagenumwobenen ersten Schrei? Was Sie erzählen, werde ich drucken. Nein. Wir beginnen mit etwas Interessanterem. Ich wurde schwanger, als ich eben 16 war, Miss Hale. Waren Sie schwanger mit 16 Jahren, Miss Hale? Wollen Sie mich nicht Judy nennen? Er hat mir gesagt, dass er mich liebt, Judy. Sie sagen uns immer, dass Sie uns lieben, nicht wahr, Judy? Und wenn wir noch sehr jung sind und sehr unschuldig und vor allem sehr dumm, dann glauben wir Ihnen. Nicht, Judy? Ich ging mit ihm nach Paris. Er sagte, dass wir dort heiraten würden. Aber wozu die Eile? Es gab ja noch morgen und nächste Woche und nächsten Monat. Dann sagte ich ihm, dass ich schwanger bin. Putain. Erst dachte ich, er würde zurückkommen. Ich habe vergessen, wie viel Geld er mir genau gegeben hat. Das soll wohl ein Witz sein. Davon können Sie sich bei uns nicht mal einen Zahn ziehen lassen. Das ist alles, was ich habe. Das reicht aber nicht. Kann ich bei Ihnen nicht arbeiten? Ich bin sehr fleißig. Ich habe schon zu viel Personal. Ihr Zimmer ist nur bis morgen bezahlt. Ich wüsste, wie Sie sich was verdienen können. Nein, nicht, was Sie denken. Es gibt hier einen Fotografen, Serge. Er ist fett und dreckig und er trinkt zu viel. Aber seine Modelle bezahlt er gut. Falls Sie sowas wie eine Figur unter dem Mantel da haben. Jetzt rede ich zu mir. Drehen hierher! Du sollst dich zu mir drehen. Ach, jetzt schüchtern aussehen. Nein, nicht verschämt, schüchtern. Jetzt wütend, trotzig. Jetzt bisschen schmollen. Bisschen schmollen. Nicht zu viel. Jetzt setz den Hut auf. Jetzt zeig deinen Körper her. Na komm schon. Mach ihn verlockend. Mach mich gierig danach. Mach, dass ich dafür töten würde. War ich okay? Sie hatten 200 Francs gesagt. Mhm. Hast du Hunger? Nein. Lüge nicht. 200 Francs. Das ist der Ausdruck, den ich haben wollte. Jetzt gibst du ihn mir. Oh, oh, oh. Du traust Serge nicht, hä? Ich traue niemanden. Nicht mehr. Jetzt stellen Sie sich bloß nicht so an. Er weiß, was er tut. Er ist ein richtiger Arzt. Sie können einen Moment liegen bleiben, aber nicht zu lang. Gehen Sie heim und bleiben Sie 24 Stunden im Bett. Geht. Falls Sie Blutungen bekommen, rufen Sie sofort einen Arzt. Ihr Zimmer ist vermietet. Ich habe heute Morgen dafür bezahlt. Sie haben mich für was anderes bezahlt. Hier. Nehmen Sie Ihre Sachen und verschwinden Sie. Das können Sie nicht machen. Ich bin krank. Ich habe hier kein Krankenhaus. Und ich habe keine Zimmer umsonst. Wenn Sie kein Geld mehr haben, raus mit Ihnen. Furchtbar. Versuche ein bisschen provokanter auszusehen. Ist das provokant? Hm? So viel hast du früher nicht gemeckert. Wenn Picasso dich gemalt hätte, wäre eine Obstschale dabei rausgekommen. Ist es besser so? Oder soll ich vielleicht lieber so? Was hat die denn? Das reicht für heute. Müssen wir hier Schluss machen? Ja, ich bin jetzt müde, also machen wir Schluss. Gut. Wann können wir weitermachen? Wenn ich in Stimmung dazu bin. Glaub mir, es lohnt nicht, Lilly. Mach nicht weiter. Das lass bitte mich entscheiden. Rache hat einen unverwechselbaren Geruch, Lilly, und es ist kein Duft, der betört. Kennst du die Comtesse de Chazal? Wir sind uns mal begegnet. Wie ich höre, ist sie ganz versessen auf reiche Leute und auf Berühmte. Aha, ich verstehe. Es stimmt doch. Du bist reich und ich bin berühmt. Lilly, hör auf mich. Ich habe wesentlich mehr Lebenserfahrung. Hast du das wirklich? Du wirst dir nur selbst wehtun, Liebling. Wirst sehen. Langweilst du dich mit mir? Hm? Aber was, nein. Ich möchte nur, dass du diesmal auf mich hörst, weil ich... Aber ich langweile mich auf diesem blöden Schiff mit deinen blöden Freunden. Na schön. Na schön. Wo möchtest du hinfahren? Monte Carlo? Nizza? Deauville? Château de Chazal. Lilly? Nein. Dieses Wochenende. Abdullah. Maxine. Königin Serra ist nicht mitgekommen? Nein, sie ist in Sidonien bei unserem Sohn. Ich war nur zu einem kurzen, inoffiziellen Besuch in Paris. Wovon ich glücklicherweise erfahren habe. Ich habe mir gedacht, du willst sicher nicht so viele Leute sehen. Also haben wir für heute Abend nur zwei andere Gäste. Joe Stiakos, der bekannte Reeder. Oh ja, er transportiert manchmal unser Öl. Ah ja, und er bringt Lilly mit. Lilly? Den Filmstar, die neue Greta Garbo. Ah, ja. Ich wollte immer mal die Alte kennenlernen. Ah, ja, so war es. Er tauchte aus dem Nichts auf seinem weißen Ross und rettete uns das Leben. Soweit ich mich erinnere, war das Ross eher grau als weiß und das flüchtige Fahrzeug bewegte sich mit ungefähr 10 Stundenkilometern. Und Pagan war außer sich. Wie geht es, Pagan? Wir stehen nicht mehr in sehr enger Verbindung zueinander. Nein? Sie waren doch so eng befreundet. Ach, wissen Sie, Schulfreundschaften. Halten solche Freundschaften nicht? Wir haben sie letzten Monat bei der Beerdigung von Maxines Tante gesehen. Ist sie immer noch so fantastisch? Mehr denn je, würde ich sagen. Sie hat einen sehr bedeutenden Wissenschaftler geheiratet, Sir Christopher Swan. Um dich über sie hinwegzutrösten. Alexandre? Wieso? Du hast doch immer davon geredet. Ich meine, wie sehr sie ihn geliebt hat. Deswegen trinkt sie doch auch, oder? Sir Christopher arbeitet in der Krebsforschung. Und Pagan engagiert sich sehr, um Spenden für eine entsprechende Stiftung zu sammeln. An diesem positiven Punkt des Gesprächs lassen Sie uns rübergehen zum Essen. Ich habe Ihren letzten Film dreimal gesehen. Er meint dreimal am Tag. Wie süß. Lilly füttert oft streunende Tiere. Sie hat Spaß dran. Ich füttere auch streunende Fantasien. Darauf trinke ich. Ich auch. Alexandre. Sie wollen sich enthalten, Majestät? Als Moslem muss ich es. Aber als Mann sage ich, auf Lilly. Auf Lilly. Auf Lilly. Möge sie lange regieren. Diese Krebsforschung, die Sie erwähnten, ich würde gern mehr darüber hören. Aus irgendeinem bestimmten Grund? Ja. Ich habe davon gehört. Sie leisten großartige Arbeit. Meine Firma hat eine bedeutende Spende gemacht. Haben Sie auch dafür gespendet, Majestät? Ich bin nicht gebeten worden. Wirklich? Wie nachlässig von... Wie war Ihr Name, sagten Sie? Pagan. Also, ich bin schon der Meinung, diese Pagan sollte seiner Majestät um eine bedeutende Spende angehen. Müssen wir unbedingt über Krebs reden? Lieber Alexandre, ich glaube, du hast genug Wein für heute Abend. Sprechen wir doch lieber über Lillys neuesten Film. Wovon handelt er? Ich weiß nie, wovon meine Filme handeln. Das ist der Grund dafür, dass du deine Rollen immer so glaubhaft spielst. Genau so ist es. Er hat recht. Es ist so lebensecht, weil sie nicht wissen, wovon sie handeln. Und weil keiner weiß, wovon das Leben handelt. Stimmt's nicht? Ganz zweifellos, Alexandra. Ich bin hier wohl der Einzige, der mit Ihren hervorragenden Leistungen nicht im Mindesten vertraut ist. Da haben Sie was, worauf Sie sich freuen können. Ganz bestimmt. Sie ist eine großartige Schauspielerin. Und wie sind Sie eine große Schauspielerin geworden? So wie Sie König geworden sind. Es war hauptsächlich Glück. Sie hat recht. Ja, sie hat recht. Es war mein Glück, mit königlichem Blut geboren zu werden. Was war Ihres? Tja, ich weiß nicht. Manche sagen, dass sich die Kameras verliebt haben in mich. Und ist das Leben auch gut zu Ihnen gewesen? Ich glaube nicht, dass mein Leben ein gutes Konversationsthema abgibt. Natürlich tut es das. Ich würde gern alle Einzelheiten hören. Auch die allerletzten Details? Ja, was sonst? Wir wollen es alle wissen, nicht wahr? Selbstverständlich. Aber unbedingt. Und ist denn die Countess auch ein wenig interessiert an dem Leben, das ich hatte? Ja, wir sind ja offenbar alle fasziniert davon. Wenn Sie darauf bestehen. Mal sehen. 1979. Ein ausgezeichnetes Jahr für Beaujolais. Ein sehr entscheidendes Jahr für Lilly. Außerdem das Jahr, in dem sie lernte, mit der Liebe Geld zu verdienen. Nur Cash und nur voraus. Und dann sagst du ihm, es ist erst das dritte Mal. Es ist das erste Mal. Das glaubt dir sowieso keiner. Aber das dritte Mal glauben sie. Aber natürlich bringt es nicht so viel ein, mit einem mitzugehen und es wirklich zu tun. Viel besser ist es, vor Publikum so zu tun, als ob. Okay, mehr Scheinwerfer aufs Bett. Ja, sag mir, um was es in der Szene geht. Na, worum soll es da wohl gehen? Worum geht's in all unseren Szenen? Würde mir schon helfen, wenn ich's wüsste. Nein, was dir helfen würde, wären 2 Kilo Austern. Ich brauche deine Motivation. Das ist deine Motivation. Los, alle Mann aufs Bett. Theresa, komm schon. Fangen wir an, Lilly. Kamera fertig? Dann mal los. Rückt man nicht so dicht zusammen. Jetzt stürzt euch aufeinander. Es muss so aussehen, als wenn ihr jede Minute genießt. Und Action! Ich gebe zu, ich war eher ein Flop als Tiger Lilly. Wir nehmen den Kaffee nebenan im Salon. Wir planen den Bau von 6 weiteren Tankern, aber bei den unstabilen Ölpreisen... Sie sollten an der nächsten OPEC-Konferenz teilnehmen. Das sollte ich auch. Der Ölpreis beeinflusst auch den Preis des Champagners. Charles? Entschuldigen Sie mich. Wenn Saudi-Arabien Charles, einverstanden wäre... war Alexander nicht bei euch? Nein, ich weiß nicht, wo er steckt. Er schläft vielleicht schon seinen Rausch aus. Sie wollte nur wissen, wo der Junge ist. Ach so. Alexandre? In meinem Haus bitte nicht! Nicht mit meinem Sohn! Sie hat nichts getan! Mach, dass du rauskommst! Jetzt hör mal zu! Geh raus! Tu, was sie sagt, Liebste. Wieso kommst du überhaupt hier rein? Warum haben Sie das getan? Warum? Warum nicht? Sie billiges Flittchen! Sie werden mein Haus verlassen, als erstes morgen früh! Haben Sie verstanden? Morgen noch vor dem Frühstück. Ich weiß, worum sie geht. Du hast sie rausgeworfen. Sprich bitte nicht so laut. Du schmeißt sie raus wie ein gemeines Flittchen. Sie ist ein gemeines Flittchen. Warum hast du sie denn hierher eingeladen? Gestern war sie dir noch gut genug. Sie war bloß eine Dekoration für ein dekoratives Wochenende. Aber du kannst nicht mal zugeben, wie es wirklich ist. Also gut. Ich konnte nicht wissen, dass sie so gewöhnlich ist. Ist das ehrlich genug? Damit redest du dich bloß raus. Du bist eifersüchtig auf sie. Gib es zu! Sei nicht kindisch. Sag das nicht. Ich werde dir beweisen, dass ich kein Kind mehr bin. Du musst mir gar nichts beweisen. Ich mache dir einen Vorschlag. Sie ist nun weg und wir verlieren kein Wort mehr darüber. Glaub nur nicht, dass es vorbei ist. Es fängt eben erst an. Ich liebe sie. Und als du sie weggeschickt hast, hast du auch mich verloren. Alexandre. Ich liebe sie und darum gehe ich mit ihr mit. Niemand wird mich daran hindern. Und schon gar nicht du. Alexandre! Ich bin schon einigen Sexsymbolen in meinem Leben begegnet. Aber sowas habe ich noch nie gesehen. Ja, sicher, aber glaubst du es? Ich weiß nicht, ob ich es glauben soll, aber das verkauft sich bombig. Und wenn Verleumdungsklagen kommen? Wie exponiert sind wir denn? Vollkommen. Wir übernehmen die volle Verantwortung für jedes Wort, das wir drucken. Unser Vertrag mit ihr macht keinen Rückzieher möglich. Wenn die Aussagen von einem Senator und einer Sexbombe sich gegenüberstehen, wer glaubt dem Senator? Immer vorausgesetzt, dass sie das, was sie mir erzählt hat, auch bestätigt. Warum sollte sie das nicht? Ich weiß es nicht, frag mich nicht, Tom. Ich kann mir nicht helfen, ich traue ihr einfach nicht. Damit sind wir mit einem Schlag wieder oben auf. Meinst du, ich weiß das nicht? Also, drucken wir es oder nicht? Wir drucken's. Luis, zeigen Sie mir die Kopie, die Sie gemacht haben. Thank you. dankbar. Ja, ich bin sogar... Ich bin wieder da. Nein, ich wollte sagen, wir beide sind es. Ja, es gibt da nur ein winziges Problem. Muss es unbedingt diese Woche sein? Ah ja, verstehe. Nein, ich habe da nur einige Vortragsverpflichtungen. Ja, das wäre eine Idee. Warum nicht? Verbleiben wir so. Wir bereiten die Reise vor und geben Ihnen nochmal Bescheid. Sehr schön. Und ich bedanke mich nochmals ganz herzlich. Wiederhören. Hält man's für möglich? Dreimal darfst du raten, wer das war. Sag's mir lieber. Die sidonische Botschaft. Oder heißt es sidonesisch? Die sidonisch? Von welcher Reise habt ihr gesprochen? Wir sind beide in den königlichen Palast eingeladen. Von keinem geringeren als König Abdullah persönlich. Sehr geschickt von dir, ihn auf die Adressenliste zu setzen, Liebling. Das habe ich nicht. Dann hat er wohl irgendwie von unserer Arbeit gehört. Wir sind nicht zur Inspektion seiner Ölfelder gebeten worden, Schatz. Für eine Spende, in welcher Höhe ist ein arabischer König wohl gut? Du sagtest eben, wir sind beide eingeladen? Natürlich. Und du hast ihm erzählt, du hättest andere Verpflichtungen. Sei unbesorgt. Die sind zufrieden mit einem von uns. Sie erwarten uns kommenden Donnerstag. Ich kann unmöglich fahren. Pagan, hast du bedacht, wie ungeheuer, wie unvorstellbar reich der Mann ist? Abdullah könnte unsere Arbeit wahrscheinlich über Jahre hin tragen, nur mit seinem Taschengeld. Vermutlich, ja. Ruf sie bitte zurück und sag ihnen, ich schaffe es auch nicht. Ist es dafür nicht etwas sehr früh? Ich kann es nicht tun. Warum nicht? Du weißt über die Stiftung ebenso viel wie ich. Und du kannst überzeugen. Man hört dir zu. Ich kann nicht. Sag mir dafür einen vernünftigen Grund. Es gibt einen. Kein Problem. Bei den Moslems ist sämtlicher Alkohol verboten. Ich habe auch Verpflichtungen. Ich habe Sitzungen. Ich will diesen Ort nicht mehr betreten. Niemals mehr. Wenn das wirklich der Grund ist. Das ist lange her, Liebling. Zurück, Lady Swan. Sie erinnern sich sicher nicht mehr an mich. Natürlich tue ich das, Amund. Es ist viele Jahre her. Mehr, als ich zugeben mag. Swan, nehme ich an. König Abdullah von Sidonien? Sie hatten hoffentlich eine angenehme Reise. Sehr angenehm, danke. Ruhasa. Immer zu Diensten. Danke, Amut. Möchten Sie uns nicht miteinander bekannt machen? Ich bitte um Entschuldigung. Lady Swan, das ist Lily. Ich nahm an, Sie wären sich schon begegnet. Ich glaube nicht, dass ich wüsste. Sie würden sich bestimmt daran erinnern. Fabelhaft! gemacht, mein Sohn! Er ist wirklich besonders gut für sein Alter. Ja, er hat auch sehr viel Unterricht gehabt. Bravo! Ich bin sehr stolz auf dich. Sie hat es tatsächlich, wie immer man es nennen mag. Charisma, animalische Ausstrahlung, Starqualität. Ja. Ich kann nur ihre Absichten nicht richtig schauen. Ich hatte gedacht, die liegen auf der Hand. Weshalb will sie dann sie dabei haben? Das will sie nun sicher nicht. Oh doch. Es war einzig und allein ihre Idee, sie hierher zu bitten. Spezialisierung auf besondere Gebiete bewusst vermieden. Die Stiftung hat sich auf keine speziellen Forschungen festgelegt. Letztes Jahr förderten wir mit unseren Mitteln 28 Forschungsteams in 12 verschiedenen Ländern. War Sidonien eines dieser Länder? Eine gute Frage. Hat irgendjemand aus Sidonien, der sich mit Krebsforschung befasst, unsere Stiftung um Unterstützung gebeten? Auch eine gute Frage. Der wichtigste Punkt ist, dass der Krebs von den verschiedensten Seiten und weltweit angegriffen wird. Wir sind der Meinung, alle ernstzunehmenden Forschungsansätze sollten unterstützt werden. Leider braucht man dazu sehr viel Geld. Ich finde das alles bewundernswert. Fabelhaft finde ich das. Noch wichtiger ist, wir haben eindeutige Fortschritte dabei zu verbuchen. Na wunderbar. Würden Sie im Krebs die Todesursache Nummer 1 auf der Welt sehen? Offiziell ist er Nummer 2. Übertroffen nur von den verschiedensten Herzkrankheiten, nicht wahr? Ja, aber... Aber nicht in Sidonien. Krebs macht leider keine nationalen Unterschiede. Aber mit Sicherheit ist er doch eine mehr westliche Krankheit. Im Mittleren Osten ist er doch nicht zu vergleichen mit Typhus oder Cholera. Oder vor allem... Unterernährung. Unterstützt Ihre Stiftung auch Forschungen, die sich mit dem Problem des Hungers befassen? Ich bin gern bereit, Ihnen in einem persönlichen Gespräch mehr über unsere Arbeit zu sagen. Du hast wie immer sehr aufmerksam zugehört. Sag mir deine Meinung dazu. Die westlichen Länder waren stets mehr um ihre eigene Gesundheit besorgt, als um unsere. Ich wollte deine Meinung hören. Du antwortest mit einer polemischen Feststellung. Also, ich sage dazu, man denkt erst mal an sich selbst. Entschuldigung, aber das ist für mich sehr wichtig. Und noch sehr viel wichtiger ist die Sache für Millionen leidender Menschen, denen wir helfen wollen. Zweifellos. Ich bin halt nur der Ansicht, dass verschiedene Menschen unter verschiedensten Dingen auf unterschiedliche Weise leiden. Und so viel verdienen wir auch nicht an unserem Öl, um damit alle Leiden dieser Welt zu kurieren. Lady Swan ist hier, um von uns eine Spende zu erbitten. Sollen wir ihr eine geben? Ja. Eine kleine. Einen mehr symbolischen Betrag als Zeichen unseres guten Willens. Eine größere Spende würde bei den Menschen hier auf wenig Verständnis stoßen. Wir müssen vor allem für unsere eigenen Leute sorgen. Offensichtlich. Officer, sind wir Startklasse? Jawohl, Captain. Dann mal los. Warum haben Sie das getan? Wie bitte? Warum haben Sie gestern Abend meine Absichten torpediert? Sah das so aus? Sie wissen verdammt gut, dass es so war! Schreien Sie mich nicht an, euer hochgestochen Lady Swan. Was Sie da gestern Abend getan haben, war gemein und überaus gehässig und destruktiv. Und ich möchte wissen, warum Sie es getan haben. Also gut. Ich erkläre es Ihnen. Ich will's versuchen. Es ist eigentlich das, was Psychiater sich als Erklärung ausgedacht hatten, die sich mit mir beschäftigten. Sie geben die Schuld für gelegentliches merkwürdiges Verhalten unnatürlichen, unangenehmen Erfahrungen. So wurde ich zum Beispiel von meiner Mutter nicht als Kind angenommen. Hm? Ich verstehe von dem, was Sie sagen, kein Wort. Einer von Ihnen meinte, dass mein Benehmen möglicherweise daher rührt, dass ich in pornografischen Filmen mitmachen musste. Mussten Sie schon mal in einem pornografischen Film auftreten, Lady Swan? Können Sie sich vorstellen, was für Auswirkungen das auf eine 17-Jährige hat? Auf ihre Träume und auf das, was man Respekt vor sich selbst nennt? Ich habe versucht, mir diesen Respekt zu bewahren, indem ich so tat, als sei ich das nicht wirklich. Und denken Sie, dadurch kam ich darauf, dass ich das Zeug zur Schauspielerin haben könnte.